Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Die letzten Romantiker, eine lange Nacht des Bossa Nova von Karl Lippegaus. I'm 47 now. I play since I am a kid, but with my father a bit later. Ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ich habe seit meiner Kindheit immer Musik gemacht, aber mit meinem Vater kam das etwas später. Mit ungefähr 20 begann ich wirklich mit ihm zu musizieren, aber nicht immer. Und als ich Anfang 30 war, haben wir dann zusammen eine Gruppe gebildet, mit der wir viel aufgetreten sind. But what you said, I think it's good to explain also Bossa Nova is a his music is very simple, all Bossa Nova. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass seine Musik im Grunde recht einfach ist, mit einfachen Sätzen und Melodien. Und um sie zu spielen, muss man jedem Detail seinen besonderen Wert verleihen. Manchmal wirkt diese Musik zu überladen, da sind zu viele Harmonien, zu viele Akkorde. Und das hat dann nicht mehr viel damit zu tun, was Bossa Nova wirklich war. Bossa Nova was a small thing, kind of economic. Es war eine Musik für kleine Ensembles. Ich mag aber auch die Arrangements von Klaus Ogermann. Er leistete einen wichtigen Beitrag und verstand sehr gut, worauf mein Vater abzielte. Er hat großartige Sachen für Orchester geschrieben und wusste sehr gut, die Transparenz der Musik zu bewahren. Die Melodien kamen gut dahinter zum Vorschein. Und so funktioniert auch unsere Gruppe. Es sind wenige Leute, die ein paar schöne Sachen machen, die dann groß wirken. And this small group is a kind of this, is few people doing a few good things. Olha, está chovendo. querida, que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou. Chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Água esperta se lança em vasto rio de águas calmas. Ah, você é de ninguém. Der authentische Samba der Schwarzen in Brasilien ist sehr primitiv. Sie nehmen beispielsweise 10 Perkussionsinstrumente und haben 4 oder 5 Sänger. Sie schreien und die Musik ist heiß und wundervoll. Aber die Bossa Nova ist cool und zurückhaltend. Sie erzählt die Story, versucht einfach und ernst und lyrisch zu sein. João Gilberto und ich fanden, dass brasilianische Musik zu sehr wie ein Sturm auf dem Meer war und wir wollten sie beruhigen für das Plattenstudio. Man könnte Bossa Nova als einen sauberen, gewaschenen Samba bezeichnen, ohne Verlust des Schwungs. Wir wollen die wichtigen Dinge nicht verlieren. Wir haben das Problem, wie wir komponieren und dabei nicht den Swing verlieren sollen. Es gab viele, die den Exzess der Perkussionisten in der brasilianischen Musik vermeiden wollten, in den Studios. Aber João Gilberto war wie das Licht, wie ein großer Stern am Firmament, am Himmel. Er wurde ein Fokus, weil er die Gitarre in eine Richtung zog und seinen Gesang in die andere, was ein drittes kreierte, das etwas sehr Tiefgründiges war. Ja, der Typ, der den Bossa Nova Beat in die Welt hinausbrachte, war João Gilberto. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Ich begann meine Karriere als Musiker in einer Band. Ich habe ziemlich lange in kleinen Gruppen gearbeitet. Um 1950 machten in Rio etliche Nachtclubs und Cabarets auf, wo junge Musiker wie ich auftreten konnten. Das waren Clubs, in denen vor allem die Filhinhos de Papai verkehrten, die Muttersöhnchen, die in teuren Autos herumfuhren und in den schicken Vierteln in Copacabana und Leblon wohnten. Der Gitarrist Baden Paul. Die ganze Jeunesse Dorée der Stadt traf sich abends in diesen Piano-Bars. Dort gab es vor allem Trios, Gitarre, Klavier und Percussion und die Musiker, von denen ich einer war, interpretierten die Tagesschlager und spielten noch Jazz. Nach und nach präsentierten wir unsere eigenen Kompositionen und ein neuer Rhythmus kam auf. Das geschah ganz natürlich, wie auf einer Welle der Begeisterung. Die Jungen von damals, Jobim, Joao Gilberto und andere, darunter auch ich, haben angefangen, auf diese Art zu spielen. Ganz einfach, völlig natürlich. Und so kam in diesen Clubs die Musik auf, der man später den Namen Bossa Nova gab. Ey, Doc, oi. Escuta. Eu sei lá, eu senti aí nesses seus acordes aí, sabe o quê? A Garota de Ipanema. É? Tá falando com ela. Vamos fazer como a gente fazia lá no nosso showzinho lá de Mar del Plata? Ah, vambora. É? Direitinho como a gente fazia lá? Dá uma curtidinha nela? Ah, vamos. É? Sempre tempo, né? É. Depois você dá. Você faz um solinho? Claro, tá? Claro. Então vamos. Catalano. Essa vai ser tua, catalano. Olha que coisa mais linda, cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema, o seio balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. É você, menina. Ai, por que estou tão sozinho? Só minha que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Thank you. estou tão sozinho. Só minha que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Die Sängerin Nara Leão war die Muse der Bossa Nova. Die Bossa Nova kam bei mir zur Welt, in dem Appartement, wo ich mit meinen Eltern lebte, Nummer 2856, Edificio des Champs-Élysées in Copacabana, mit Blick aufs Meer. Alle Künstler der Musik, aus der die Bossa Nova wurde, kamen bei mir zusammen, 1957, als ich gerade mal 15 Jahre alt war. Ich muss hinzufügen, meine Eltern waren sehr liberal. Ich war sehr unabhängig erzogen worden. Ich konnte machen, was ich wollte und empfangen, wen ich wollte, ohne Probleme. Das berühmte Apartment nahm den gesamten dritten Stock des Palacio Champs-Élysées in der Avenida Atlántica direkt am Meer ein, über den für die 50er Jahre typischen Mosaiken und Säulen. Das Wohnzimmer erstreckte sich über 90 Quadratmeter mit riesigen Fenstern, die aufs Meer hinausgingen. Und so kamen nach und nach alle bei uns zu Hause zusammen. Eine ganze Rapaziade. Eine Bande von jungen Leuten. Es war total verrückt. Die Leute stießen die Tür auf, setzten sich hin, fingen an Musik zu machen und manchmal kam es vor, dass wir 3 Tage und 3 Nächte durchfeierten, ohne eine Minute zu schlafen. Meine Eltern kamen und gingen, als sei nichts gewesen. Sie sagten nur, wenn sie fortgingen, ich gehe zur Arbeit. Und wenn sie zurückkamen, ich komme von der Arbeit. Das war alles. Und wir machten weiter Musik, unterhielten uns und lachten viel. Wenn wir Hunger hatten, ob um 3 Uhr nachmittags oder um 5 Uhr morgens, machten wir eine Riesenportion Macaronada, ein Nudelgericht. Das verschlangen wir dann und sofort stützten wir uns wieder in die Musik. Es war ein offenes Haus, das sage ich dir. Sobald jemand durch die Tür kam, setzte er sich ans Klavier. Oder er schnappte sich die Gitarre und spielte, was ihm in den Sinn kam. Klassik, Samba, Jazz. Wir mischten alle Genres. Alles war möglich. So ging das die ganze Zeit. Musik, Musik, Musik. Ohne Unterbrechung. Die Leute, die mich besuchten, waren João Gilberto, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Baden Powell, Oscar Castro Neves, der mir übrigens alle meine Gitarren kaputt gemacht hat. So verrückt, aufgeregt, nervös war er. Nara Leão. Aqui nesse terraço à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai, em cores se desfaz, escureceu, o sol caiu no mar. E aquela luz lá embaixo se acendeu, você e eu. Canção para contar aquela velha história de um desejo que todas as canções têm para contar. E veio aquele beijo, aquele beijo. No 1961 konnte man in Rio keinen Stein umdrehen, ohne auf den Namen Bossa Nova zu stoßen. Radios, Musikboxen, Staubsauger, Rasierapparate und anderer Blödsinn, der produziert wurde, neue Seifen, Krawatten und sogar Gebäude, wurden unter dem Namen Bossa Nova auf den Markt gebracht, schreibt Rui Castro in seiner Geschichte dieser Musik. All dies geschah im Rahmen einer Modernisierungswelle, die Brasilien 1960 erfasst hatte und hatte mit der namengebenden Musikrichtung nicht mehr viel zu tun. Doch die Musik selbst wurde auf Radio Nacional zum Beispiel nicht gespielt. João Gilberto stand auf keinem guten Fuß mit der Bossa Nova. Er hatte das Etikett nie besonders leiden können, aber jetzt, da es für alles Mögliche benutzt wurde und sich Leute damit schmückten, von denen er noch nie gehört hatte, erklärte er immer öfter, er mache keine Bossa Nova, sondern Samba. 1986 sagte Jobim im Interview mit Richard S. Janel, Los Angeles: Diese Leute in der ganzen Welt haben alles Bossa Nova, Bossa Nova, Bossa Nova benannt. Sie fingen an und sagten, dieses Auto ist Bossa Nova, dieser Kühlschrank ist Bossa Nova und die ganze Bedeutung ist weg, verstehen Sie? Hinzu kommt, dass Popmusik so vergänglich ist, so kurzlebig und es gibt immer irgendwelche verrückten Moden. Für mich ist Musik etwas Ewiges. Sie ist nicht so verfügbar wie mein Rasierapparat. So danço samba, so danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. So danço samba, so danço samba, vai. So danço samba, so danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. So danço samba, so danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Thank you. Mai 1962. In Europa ist Frühling, in Brasilien ist Herbst. Der nordamerikanische Songschreiber Gene Lees ist auf Einladung Jobins in Rio, um englische Texte für einige Songs zu schreiben. Er besucht Jobin in seinem kleinen Haus in Ipanema. Im Wohnzimmer sitzt João Gilberto mit seiner Gitarre und probt Só Danço Samba. Jobin führt Gene in die Küche, geht an den Kühlschrank, gießt sich und ihm einen Scotch Whisky ein und sagt auf João im Nebenzimmer deutend: Ich bin verrückt, aber der da, der ist noch verrückter. Miles Davis meinte, João Gilberto kann das Telefonbuch aufsagen. Es würde immer noch wie Musik klingen. Europeans, people knows more about and not only about music, about food, about movies. American people, they don't know now. They know about money, they know about economy. Der Gitarrist und Sänger Vinicius Cantuaria. In general, they expect something from Brazilian grooves, but they don't know exactly what. Die Europäer kennen sich nicht nur mit unserer Musik besser aus. Sie kennen auch unsere Küche. Sie kennen unsere Filme. Die Amerikaner wissen nichts darüber. Sie kennen sich aus mit Geld, mit den Finanzen, mit der Macht. Aber wissen Sie, im Allgemeinen erwarten Sie etwas von dem brasilianischen Groove. Sie wissen zwar nicht genau was, aber Sie wollen etwas von unserem Rhythmus. Und den liefern wir Ihnen dann. Natürlich gibt es in Brasilien nicht nur den Samba. Der Samba ist das Meisterwerk aus Brasilien, was diesen Groove betrifft. Samba und seine Variationen, wie etwa die Bossa Nova, wie der Samba Funky und so weiter. Aber der Samba bildet das Herzstück dessen, was aus Brasilien kommt. If you play Samba Jazz, you know, this is, oh, unbelievable. If you play traditional Samba, they like. Man kann Samba Jazz spielen, da sind sie alle ganz hingerissen, unglaublich. Wenn du dem Samba etwas hinzufügst, mögen sie es. Wenn du Bossa Nova spielst, gefällt es ihnen. Das ist das, was die Amerikaner erwarten. Ich habe immer Songs von Jobim auf meinen Alben. Ich lasse immer etwas Raum frei für einen Song von ihm. Einer ist das Minimum. Ich denke, mit ihm ist die brasilianische Musik um die Welt gereist. Es ist unmöglich, seine Bedeutung zu unterschätzen, so stark ist er. Auch wenn ich an einem neuen Song schreibe. Okay, es ist ein neuer Song. Aber wenn du deine Augen schließt und genau zuhörst, kannst du etwas von Jobim darin erkennen. New songs. This is a new song, but then if you close your eyes, you know, you can identify some Jobim there. Ligia, 1976. Weder habe ich je von dir geträumt, noch bin ich je im Kino gewesen. Ich mag den Samba nicht. Ich mag es nicht, nach Ipanema zu gehen. Ich mag keinen Regen und ich mag keine Sonne. Und als ich dich anrief, hing ich ein. Es war ein Fehler. Com você nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. Liguei, foi engano. Seu nome eu não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Ich kenne deinen Namen nicht und ich vergaß am Klavier die albernen Worte der Liebe. Ich hätte sagen sollen, nein, Ligia, Ligia. Ich wollte sie nie an meiner Seite haben. An einem Wochenende, während wir uns ein kühles Bier in Copacabana teilten und am Strand nach Leblanc gingen. Und als ich mich verliebte, war das nichts weiter als nur eine Illusion. Nunca quis ter ao meu lado. Num fim de semana e um chope gelado em Copacabana e andar pela praia até o Leblon. Ich habe deinen Namen gelöscht. Ich schrieb ein Samba-Chanson mit den Lügen der Liebe, die ich von dir lernte. Ja, Ligia. Ligia. Und wenn du mich einhüllst in deine ruhigen Arme, unterwerfe ich mich. Aber deine dunklen Augen machen mir mehr Angst als ein Sonnenstrahl. Nos seus braços serenos eu vou me render. Mas seus olhos morenos me metem mais medo que raio de sol. Wir fragten Jobims Sohn, den Gitarristen Paulo Jobim. Stimmt es, dass ihr Vater Brasilien verlassen wollte? Well, he lived in the US for some times, but he never got used to it. I don't know. He was a composer. He worked a lot with himself. He could be in China. He would be doing his Brazilian music or in LA or in Paris or whatever he would be working. Das Ende von The Girl from Ipanema spielt er manchmal asiatisch. Yeah, this is a kind of joke he used to do with Ipanema because the sound like. Das war dieser Witz, den er sich mit Ipanema erlaubte, denn wenn man das Wort in den USA fallen lässt, weiß niemand, wo es herkommt. Es stammt wirklich aus der Sprache der Indianer. Aber er machte diesen Witz darüber und zog sich die Augen auseinander zu schlitzen, um wie ein Chinese oder Japaner auszusehen. Ursprünglich wollten sie in den USA nicht, dass er das Wort Ipanema in dem Song verwendete, weil man dachte, das versteht kein Amerikaner. Ipanema ist ein Strand, also nannte er den Namen in dem Song. Und es wurde ein Riesenhit. In the United States, nobody would know what was that about. But he wanted, no, Ipanema is a beach. Sozinho, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. '70 hat uns die Militärregierung alle ins Gefängnis gesteckt. Mich, Gilberto Giu, Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, Carlos Lira. Die ganze Gang wurde festgenommen. Sie wühlten unsere ganzen Texte durch. Wer ist Maria? Fragten sie. Als ob populäre Musik ein Geheimcode wäre. Sergio Mendes schickte uns ein Telegramm aus den USA, im Slang abgefasst, als sein Sohn auf die Welt gekommen war. Und die Regierung nahm es als Beweis dafür, dass wir geheime Botschaften austauschten. Ich bin kein Protestschreiber. Trotzdem wurde meine Komposition Favela über die Slums von Rio als leicht subversiv gewertet. Tom Jobim hat in vielen Interviews immer wieder darauf hingewiesen, dass er niemals ausschließlich der Bossa Nova verhaftet gewesen sei. Im Gegenteil, 80% seiner Kompositionen, sagt er, hätten überhaupt nichts mit der Bossa Nova zu tun. Er habe überwiegend Canções de Câmara, Filmmusiken, sinfonische Musik, Samba-Canções und Choros geschrieben. Und auch die Behauptung, dass seine Bossa Novas unter dem Einfluss des Jazz entstanden seien, lehnt Jobim energisch ab. Pau é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caenga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da lá. verdadeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um recado, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Jobims Sohn Paolo ist Architekt, Maler und Gitarrist. Wie sieht er die heutige Situation der Bossa Nova in Brasilien? Wird sie viel im Radio und im Fernsehen gespielt? You hear Brazilian music, but not too much Bossa Nova. You don't have like a tradition as you have in jazz, that you can go to the US and you can see good jazz. Brazil changes and brasilianische Musik ist bei uns präsent, aber nicht sehr stark. Nicht vergleichbar mit der Tradition, wie man sie etwa im Jazz in den USA vorfindet. Dort kann man immer guten Jazz live erleben. Brasilien verändert sich ständig und es gibt heute sehr viele Arten von brasilianischer Musik. Aber das Ganze entwickelt sich wellenförmig. Manchmal taucht jemand mit einer Idee auf und dann spielen alle sie nach. Aber man hört heute weder häufig Bossa Nova bei uns, noch eine Musik wie die von Dorival Caymmi, der ein großartiger Komponist ist. Ich denke, wir werden mit unserer Band in Zukunft auch verstärkt Musik von Caymmi spielen. You could find one show or two, but it's not there at all. Aber Bossa Nova fehlt auf der heutigen brasilianischen Musikszene. Wenn man Glück hat, kann man mal eine oder zwei Bossa-Shows erleben. Natürlich gibt es Musiker, die noch so ähnlich spielen, aber wie gesagt, es fehlt eine gewachsene Tradition, wie im Jazz. Da hat es funktioniert. In den USA und auch in Europa wird überall guter Jazz gespielt. Europa behandelt den Jazz vermutlich noch besser als die USA. Even better than the US. Drummond de Andrade, Amerika, 1945. Amerika. Ich bin nur ein Mensch, ein ganz kleiner Mann am Ufer des Flusses. Ich sehe die Wasser fließen und verstehe überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, dass es Nacht ist, weil man mich vom Haus ausruft. Ich hatte gesehen, dass es Tag war, weil die Hähne gerufen hatten. Wie könnte ich dich verstehen, Amerika? Das ist ganz schwierig. Ich fahre mit der Hand über diesen Kopf, der weiß wird. Das Gesicht spiegelt eine gewisse Erfahrung wider. Die Hand hat so viel geschrieben und zählen kann sie nicht. Der Mund weiß es auch nicht. Die Augen wissen es und schweigen. Ach, Amerika, es bleibt nur das Seufzen. Ein sanftes Seufzen, das sich in Luft auflösen wird. Ich erinnere mich an einige Menschen, die mich begleiteten und die mich heute nicht mehr begleiten. Zwecklos sie zu rufen, der Wind, die Krankheiten, einfach die Zeit, haben diese alten Freunden aus den kleinen Friedhöfen im Landesinnern hinweggeblasen, versteckt hinter den Kordilleren oder im Meer. Sie würden mir helfen, Amerika, in diesem Augenblick der schüchternen, verliebten Konversation. Ach, was haben Kordilleren und Ozeane hier zu suchen? Ich bin so klein, ich bin nur ein Mensch und kenne wirklich nichts als das Land meiner Geburt, zwei oder drei Rinder, den Feldweg, einige vor langer Zeit gelesene Verse, einige Gesichter, über die ich gegrübelt habe. Ich erzähle nichts, weder über die Luft noch übers Wasser, weder über das Mineralische noch über das Blatt. Ich weiß überhaupt nichts über die menschliche Natur. Und ich glaube, ich sollte gar nicht reden über diese Dinge. Eine Straße zweigt von Itabira ab und endet in meinem Herzen. Durch diese Straße gehen meine Eltern, meine Onkels, die Negerin, die mich großzog. Vorbei an einer Schule, der Erdkarte, die Welt in allen Farben. Ich weiß von malvenfarbenen Ländern, weißen Inseln, blauen Hügeln. Die Erde ist mehr farbig als rund. Die Namen schreiben sich in Gelb ein, in Rot, in Schwarz, vor dem grauen Hintergrund der Kindheit. Amerika, wie viele Male bin ich in deinen Farben gereist. Immer sonderte ich mich ab. Die Rückkehr war nicht leicht. Das Schiff war erstklassig, wie es sich drehte. Die Farben radierten sich aus, es blieb nur die obskure Tonalität in einer obskuren Welt. Eine Straße biegt von Itabira ab und endet an jedem Punkt der Welt. Durch diese Straße gehen Chinesen, Inder, Schwarze, Mexikaner, Türken, Uruguayer. Ihre eiligen Schritte hallen wieder auf dem Pflaster, hallen wieder in mir. Bemitleidet von allem, wie soll man ihnen dazu lächeln, sie darum bitten, glücklich zu sein? Ich bin nichts als eine Straße in dieser Kleinstadt in Minas, ein bescheidener Weg in Amerika. Bin noch froh, dass es Nacht geworden ist. Nachts fällt das Reden leichter. Viele Worte braucht man gar nicht mehr auszusprechen. Sie hörten Die letzten Romantiker, eine lange Nacht der Bossa Nova, eine Sendung von Karl Lippegaus. Die Sprecher waren Cecilia de Medeiros, Karl Lippegaus, Reinhard Virchow und Markus Scheumann. Ton und Technik Dagmar Schondey und Hans-Martin Renz. Redaktion Monika Künzel. Regie Karl Lippegaus. Adeus. Vou pra não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Tão sozinho, amor. Nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Ah, pena eu não saber te contar que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer: vem, eu só sei dizer, vem, nem que seja só pra dizer adeus. Thank you.